1. Ul Sol Son Esbal Erfa, Das Abner in Hebron gestorben war, Verlius in sein Mut, und ganz Israel war über dies Nachrick tief bestürzt. 2. Isbal unterstanden zwei und Führer von Streifscheren, Rechaben Barner, die Son Rimmens Ausb Roth, Einestad, die Offiziels am Gebiet des Stams Benjamin gehort. 3. Die Bewohner von Beroth waren jedoch nach Gittheim geflohen, wo siebis zum Hütigen Tag als Schutzbürger in der Fremde leben. 4. Jonathan, der Sohn Sauls, hat einen Sohn namens Meribal, deren beiden Fassen gelarmt war, weil sein Amien auf der Flucht fallen ließ, als die Nachricht aus Jezreel eintraf. 5. Die Son Rimmens, Rechaben Barner, machten sich auf den Wegen drängen waren der Mittagsschütz in das Haus Isbals ein, waren dieser seinen Mittagsschlaf hielt. 6. Da die Fortnerin beim Reinigen des Weisens eingeschlafen war, konnten sich Rechaben sein Bruder Barner unbemerkt in das Gebäude schleichen. 7. Sie drängen in das Schlafzimmer ein, tobten Isbal auf seinem Lager und nahmen seinen Kopf mit, die ganz nacht hindurch durch das Arabital zu fliehen. 8. In Hebron überreichten Sie David das Haupt Isbals und behaupteten, der Herr haben diesem Tag raschen sollen dessen nachkommen für die Verfolgung Davids gut. 9. David entgegnet den Bruden jedoch mit einem Eid beim lebendigen Gott, der ihn in der Vergangenheit aus jeder Lebensbedrohlichen Notlich befreit hat. 10. Berinnet Sie in den Boten in Ziklag, den für die Nachricht von Sauls Tod hinrichten ließ, obwohl dieser geglaubt hat, ein Belohnung für sein Botschaft zu erhalten. 11. Da nun boshaft manner einen unschuldigen Mann in seinem eigenen Heim ermordet haben, forderte David Rechenschaft für dessen Blut und Ordnetier bestrafungen. 12. Auf Befehl Davids Worden die Männer getötet, woraufhin man ihnen Hand und Fuß abschnitt und Sie im Teach von Hebron aufhängt, das Haupt Isbals Word im Grab Abners bestattet.